Andacht vom 2.3.2021, Reinhard Hirtler. Wie Religion alles umkehrt. Jesus kam, um die Dinge gerade zu biegen. Er kam, um wiederherzustellen, was Religion zerstört hatte. Religion ist eine Beziehung zu Gott außerhalb des vollbrachten Werks des Kreuzes. Religion ist so fest verankert in unserem Leben, dass wir leicht hineinrutschen. Religion sagt, wir müssen uns auf das Handeln konzentrieren. Arbeiten, arbeiten, tun, tun. Wahres Christsein bedeutet, der Herr hat mir den Weg bereitet. Glaube ist, sich zu fokussieren auf das, was ich erhalten habe. Was war der erste Auftrag, den Gott dem Menschen gab? Es war, alles zu genießen, was Gott dem Menschen gab. 1. Mose 2,16. Sie durften frei von jedem Baum des Gartens essen, außer von dem einen. Und Gott segnete sie. 1. Mose 1,22. Er segnete sie, dann gab er den Auftrag, fruchtbar zu sein. Wenn wir begreifen, dass wir nicht außerhalb von dem Handeln brauchen, was Gott für uns bereitet hat, werden wir anders leben. Das Problem ist, wir nehmen die guten Dinge von Gott und machen ein Gesetz daraus. Alles, was wir tun, tun wir, um Gott dazu zu bringen, auf uns zu reagieren. So leben wir unser Christenleben. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wenn ich tue, wird er auch, und wir tun, tun, tun. Aber Jesus hat das Gesetz erfüllt. Deshalb soll alles, was wir tun, eine Antwort auf die Güte Gottes sein und nicht auf sein Gesetz. Gott sagt, ich tat, du brauchst nur auf das reagieren, was ich dir schon getan habe. Unsere Finanzen werden transformiert. Unser Umgang mit anderen wird verändert. Unser Bibellesen wird verändert. Unser Blick auf die Umstände wird verändert. Schaut, Hebräer 12, 25 bis 28. Alles wird erschüttert werden. Reinhard glaubt, dass wir am Beginn der Erschütterungen stehen. Reinhard will keine angstgeleitete Religion. Aber er denkt, dass wir Warnungen vom Herrn erhalten haben. Alles wird schlimmer. Reinhard ist darüber richtig erregt. Warum kann Reinhard so freudig und zuversichtlich sein? Weil er gelernt hat, Religion zurückzuweisen. Er lebt nur noch im vollbrachten Werk des Kreuzes. Er hat ein klares Verstehen in seinem Herzen, in welcher Zeit wir leben. Es gibt dieses Jahr 8 Wochenenden IPS, das erste ist gerade vorbei. Er bekam viele Nachrichten. Es war es absolut wert. Mein Leben hat sich verändert. Also, alles wird erschüttert. Was machen die Christen? Sie versenden Angstnachrichten. Sie sorgen sich. Was ist mit den Impfungen? Was ist mit der Pandemie? Wir sollten nicht mehr so viele Nachrichten anschauen und die Zeit lieber mit Jesus verbringen. Das wird deinen Glauben verändern. Alles wird erschüttert. Die Menschen sehen alles mit religiösem Denken. Alles wird erschüttert. Was können wir tun? Warum müssen wir das Herz für diesen Müll öffnen? Es ist viel besser, das Herz für den Vater öffnen, für das, was er mir getan hat. Hebräer 12, wird alles erschüttert? Ja. Müssen wir uns fürchten? Nein. Alles, was wir manchmal tun müssen, ist ein bisschen gesunden Menschenverstand verwenden und die Bibel lesen. Hebräer 12, 28. Deshalb erhalten wir ein Königreich, das nicht erschüttert wird. Die Wiederkunft Jesu Christi ist nicht das Ende. Es ist der Anfang. Wir erwarten etwas Neues, das geschehen wird, wenn er kommt. Wir werden in das Unerschütterliche gehen, wo Neues für uns beginnt. Die Menschen in der Religion werden kontrolliert von der Furcht, nicht im Reich Gottes dabei zu sein. Wir trauen uns zum Teil nicht, uns gegen Ungerechtigkeiten zu wehren, weil wir Angst haben, dann verdammt zu sein. Wir erhalten das Reich Gottes. Wir erarbeiten es uns nicht. Wir verdienen es nicht. Wir können wechseln von der Erde, die erschüttert wird, hin in das Königreich, das unerschütterlich ist. Das erhalten wir, weil Christus alles für uns erkauft hat. Deshalb brauchen wir unseren Fokus nicht auf die Erschütterung lenken, brauchen wir nicht das Böse anschauen. Jesus sagt uns nirgends, dass wir darauf schauen sollen. Jesus teilt uns mit, dass wir das Unerschütterliche ohne eigene Anstrengung erhalten durch Gnade. Mitten in der Erschütterung verdreht die Religion das Gute in etwas Böses, verdreht das Erhalten in Erarbeiten. Sie verdreht die gesamte Botschaft der Bibel. Das betrifft so viele Gebiete meines Lebens. Finanzen, Liebe, Bibellesen, Gebet, was wir tun und wie. Deshalb sind wir gerufen, in der wahren Antwort auf das Kreuz zu leben und nicht in der Umkehrung. Covid ist nicht das Problem, sondern die Angst davor. Die Angst muss weg, der Glaube muss sich entwickeln. Reinhard wurde von Gott gefragt: Wenn ich es für dich möglich mache, tausende Kinder von den Straßen von Brasilien zu retten, wirst du es tun? Nochmal, sieh auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Antworte auf das Kreuz und erhalte, was dort vollbracht wurde. Achte nicht auf die Erschütterungen, sondern auf das unerschütterliche Königreich, das dir gehört in Christus. Glaube es und lebe im Unerschütterlichen.